Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Ich fahre gern mal durch die Stadt mit meinem Radio, lauter Musik und so. Ich bring hier alle mal auf Trab, mit meinem Auto fahr ich 100 km/h. Und ich denk noch bei mir, nanu, was blitzt denn hier? Etwas weiter steht ein Mann und der hält mich einfach an. Er sagt, ich wäre zu flink, ich sag, dass das doch nicht stimmt. Er zeigt das Foto von grad, da hab ich nur gesagt, das ist ein Foto. Schon so, doch das da drauf, das bin ich nicht. Das ist irgendwer anders, irgendwer anders. Ich kann das gar nicht sein. Das ist ein Foto, das seh ich schon so. Doch das da drauf, das bin ich nicht. Das ist irgendwer anders, irgendwer anders. Ich kann das gar nicht. Mit Filmriss morgens wach, denn jemand klingelt bei mir, also geh ich zur Tür. Meine Freundin, ich sag Tag und bin dann ganz erstaunt, denn sie scheint sehr schlecht gelaunt. Und ich denk noch bei mir, nanu, was will sie hier? Da platziert sie beherzt nen Tritt, wo es sehr schmerzt. Und ich frage noch warum, sie sagt, frag doch nicht so dumm. Zeigt das Polaroid gemacht, bei ner Orgie gestern Nacht. Bob war neulich mies drauf, jemand hat sein Fahrrad geklaut. Da ging er dann etwas übereilt, wutentbrannt zur Polizei. Doch was er wohl nicht bedacht hat, war, dass es da ein Fahndungsbild gab. Da sagt der Polizist, ich kenne sie doch, dreht sich zum Bild und Bob sagt, och, das ist ein Foto, das seh ich schon so, doch das da drauf, das bin ich nicht. Das ist irgendwer anders, irgendwer anders, ich kann das gar nicht sein. Das ist ein Foto, das seh ich schon so, das da drauf, das bin ich nicht. Das ist irgendwer anders.